zähl die Stunden, die Zeit scheint still zu stehen. Selbst die Minuten wollen nicht vergehen. Der Druck wird immer stärker, der Druck erwächst in mir. Ich werde immer schwächer, immer stärker wird die Gier. Entzug. Bin auf Entzug. Entzug. Bin auf Entzug. Zu zittern, beginne stark zu schwitzen. Ich kann hier nicht mehr länger ohne Stoff rumsitzen. All meine Gedanken drehen sich nur noch um das Zeug. Ich brauch jetzt wirklich schnell was, was mich richtig gut betäubt. Entzug. Der Scheiß Entzug. Entzug. Der Scheiß Entzug. Ich fühle mich fürchterlich. Ich brauch jetzt wirklich schnell was. Ich schaff das einfach nicht. Ich taumel los, besorg was. Beende diese Qual. Ab morgen hör ich sicher auf. Heute ist das letzte Mal. Dann schaffe ich den Entzug. Ab morgen höre ich sicher auf. Heute ist das letzte Mal. Ab morgen mache ich Schluss damit. Nur noch schnell ein.